kommunistische Organisation. Grundlagenschule. 10. Kapitel. Schlusswort. Für den Aufbau der kommunistischen Partei und einer klassenkämpferischen Arbeiterbewegung. In dieser ausführlichen Einführung in den wissenschaftlichen Sozialismus haben wir nun die Grundlagen der dialektischen materialistischen Philosophie, der marxistischen Kritik der politischen Ökonomie und Staatsauffassung sowie der verschiedenen Bereiche der Theorie des Klassenkampfes und der Revolution behandelt. Alle Verhältnisse umwerfen, Zitat Anfang, in denen der Mensch ein erniedrigtes, ein geknechtetes, ein verlassenes, ein verächtliches Wesen ist, Zitat Ende, Marx zur Kritik der Hegelschen Rechtsphilosophie. Darin besteht immer noch die große Aufgabe der Arbeiterklasse und der Kommunisten, eine neue Welt zu erschaffen, eine Welt ohne Ausbeutung des Menschen durch den Menschen. Das ist keine realitätsferne Utopie. Im 20. Jahrhundert hat es in verschiedenen Ländern der Welt bereits Gesellschaften gegeben, in denen der Kapitalismus überwunden war. Gesellschaften, die nicht mehr auf Ausbeutung beruhten, sondern auf vernünftiger wissenschaftlicher Planung der Produktion zur Befriedigung gesellschaftlicher Bedürfnisse. Letzten Endes wurden diese Gesellschaften fast überall wieder zerstört und der Kapitalismus wiederhergestellt. Dazu kam es aber nicht, weil der Sozialismus an sich unmöglich ist oder der Natur des Menschen widerspricht. Es kam dazu aufgrund des enormen Drucks, den der Imperialismus auf das sozialistische Lager ausübte, aber vor allem auch aufgrund von Fehlern, die von den Kommunisten gemacht und nicht korrigiert wurden. Dass diese Fehler gemacht wurden, dass der Sozialismus zerschlagen werden konnte, ändert nichts daran, dass die kommunistische Idee aktueller ist als je zuvor. Um diese Welt zu verändern, müssen wir uns organisieren. Diese Organisierung findet im realen Leben statt, am Lebens- und Arbeitsmittelpunkt, im Wohnviertel, im Betrieb, in Schulen und Universitäten. Hier müssen Kommunisten aktiv werden und zu einem gewissen Grad mit den Massen verschmelzen. Dieser Kampf kann aber von keinem Individuum geführt werden, egal wie erfahren oder belesen jemand ist. Nur als Teil eines Kollektivs, als Teil der kommunistischen Partei, kann dieser Kampf erfolgreich sein. Die wichtigste Schlussfolgerung, die entscheidende Botschaft dieser Einführung lautet deshalb: Organisiert euch, baut mit uns die kommunistische Partei auf. Wir haben eine Welt zu gewinnen. Lob des Kommunismus. Was spricht eigentlich gegen den Kommunismus? Er ist vernünftig. Jeder versteht ihn. Er ist leicht. Du bist doch kein Ausbeuter. Du kannst ihn begreifen. Er ist gut für dich. Erkundige dich nach ihm. Die Dummköpfe nennen ihn dumm. Und die Schmutzigen nennen ihn schmutzig. Er ist gegen den Schmutz und gegen die Dummheit. Die Ausbeuter nennen ihn ein Verbrechen. Aber wir wissen, er ist das Ende der Verbrechen. Er ist keine Tollheit, sondern das Ende der Tollheit. Er ist nicht das Chaos, sondern die Ordnung. Er ist das Einfache, das schwer zu machen ist. Bertolt Brecht.